Okay, herzlich willkommen im Falkenturm, also in unserem Turm der sozialistischen Jugend, die Falken in Nürnberg. Wir haben uns entschlossen, eine Vortragsreihe zu organisieren zum Thema sozialistische Erziehung unter dem Namen Zwischen Kinderladen und Löwenstein, sozialistische Erziehung im 21. Jahrhundert. Genau, und mit dieser Vortragsreihe wollen wir uns die Fragen stellen oder die Fragen diskutieren, inwieweit Erziehung und Bildung eigentlich Staat und Kapital wirklich in Frage stellen kann und die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen kann oder dass sie die Möglichkeit bietet, die zu überwinden und auch an welche Grenzen Erziehung oder Bildung dann stoßen muss. Genau, und warum oder ob sozialistische Erziehung und Bildung überhaupt ein Bestandteil oder ein Bestandteil von einer linken emanzipatorischen Praxis ist oder sein kann. Genau, dazu haben wir letzte Woche einen Vortrag gehört von Erik Montag von den Falken Erfurt zum Thema Erziehung in der Klassengesellschaft. Und heute gibt es eben den Vortrag zu Schule im Kapitalismus, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, das, was man regiert, muss man dann auch analysieren und kritisieren können. Genau. Das erstmal zum Vortrag, zur Vortragsreihe. Ansonsten vielleicht noch kurz Werbung für uns und für den Falkenturm. Wer Interesse hat, uns kennenzulernen oder unsere Arbeit kennenzulernen, kann donnerstags immer ab 19 Uhr hier vorbeikommen. Da ist immer offener Turmtreff. Da finden unterschiedliche Sachen statt, also entweder inhaltlich bestimmte Diskussionen zu Themen, die gerade irgendwie anstehen. Manchmal hängt man auch einfach nur zusammen rum und genießt irgendwie den Abend. Genau. Ansonsten wäre es das jetzt erstmal gewesen. Und ich würde dann das Wort übergeben, nur noch ganz kurz. Unsere Vortragsreihe kostet ja auch ein bisschen was, deshalb wird nachher eine Spendendose durchgehen. Und wir haben aber auch das Glück, dass wir vom Kurt-Eisner-Verein da quasi bezuschusst werden. Das heißt, mit der Spendendose geht auch eine Liste rum, wo wer das mag und wen es nicht stört, vielleicht sich einfach eintragen kann, also seine Teilnehmerinnenliste, weil das sozusagen der Kurt-Eisner-Verein sich wünscht. So. Genau. Ansonsten war es das von meiner und unserer Seite und jetzt, dann würde ich das Wort übergeben. Ja, danke schön für die Einladung. Zu meiner Person muss ich nicht viel sagen. Ich bin einige Jahrzehnte Hochschullehrer an der Universität Bremen gewesen, seit einigen Jahren im Ruhestand und mache aber das Gleiche wie zuvor. Ja, über sozialistische Erziehung rede ich nicht. Ich rede über Erziehung im Kapitalismus. Aber wie schon gesagt worden ist, es ist ja wichtig, dass man sich darüber Klarheit verschafft, wie sie hier verläuft, um zu wissen, wie man sie kritisiert, wie man sie zu überwinden hat. Wir sind ein relativ kleiner Haufen hier, wenn zwischendurch Einwände oder Nachfragen kommen, bitte kein Problem. Ich nehme mir dann die Freiheit raus, zu überlegen, ob ich das gleich einbaue oder ob wir es dann nachher machen, je nachdem, an welcher Stelle von dem Vortrag ich bin. Man kann mit mir auch über die Debatte hier weiter in Diskussion bleiben. Und zwar über meine E-Mail info@fhüsken.de, die findet ihr auch leicht im Internet. Nachfragen, weitere Debatten, Kritik per E-Mail immer erwünscht. Ich nehme das ziemlich ernst. Schule im Kapitalismus, habe ich den Vortrag genannt, und die missverstandene Chancengleichheit. Es handelt sich wohl um die häufigste politische Kritik am deutschen Schulwesen, dass es ihr an Chancengleichheit fehle. Was damit sachlich angesprochen ist, ist eigentlich kein großes Geheimnis. Arbeiterkinder sind unterproportional im höheren Bildungswesen vertreten. Das heißt, der Anteil in der Arbeiterbevölkerung, in der Gesamtbevölkerung entspricht nicht ihrem Anteil im höheren Bildungswesen. Ich habe mal eigentlich mehr zufällig Zahlen von 2005 rausgesucht. Da wird nach Unterschicht und Oberschicht sortiert und da wird gesagt, 40% der Gesamtbevölkerung würden der sogenannten Unterschicht zugerechnet und von denen würden 12% das Gymnasium besuchen, umgekehrtes Verhältnis bei der Oberschicht, 22% würden der sogenannten Oberschicht zugeordnet und 48% dem höheren Bildungswesen. Das ist der erstmal sachliche Befund. Dieser Befund wird jetzt allerdings als Kritik an die Bildungspolitik, an die Schule herangetragen. Es fehle dem Bildungswesen, heißt es da, an Chancengleichheit. Die Bildungspolitik habe sich einer Unterlassung zu Schulden kommen lassen. Das ist der Inhalt der Kritik. Sie sorge nicht dafür, dass Arbeiterkinder in der Regelschule die gleichen Chancen haben, Abitur und Studium, wie die sogenannten Oberschichtkinder. Ich lasse im Folgenden das sogenannte mal weg. Diese Kritik ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Die Bildungspolitik wird darin kritisiert, dass sie etwas nicht tut, dass sie etwas unterlässt. Sie wird also nicht in dem kritisiert, was sie tut. Es wird nicht kritisiert, warum es sich so verhält, dass Arbeiterkinder hierzulande weniger Chancen haben, sondern es wird gleich als Unterlassungsfeststellung festgehalten. Das ist insofern merkwürdig, ich könnte auch gerade sagen, ein theoretischer Fehler, weil etwas, was es gibt und die Sache ist unbestritten, nicht darüber erklärt werden kann, dass irgendjemand etwas unterlassen hat. Der muss schon etwas getan haben, damit dieses Resultat rauskommt. Das führt mich zu meiner ersten Frage, die in dem Hauptteil dann angesprochen wird, nämlich, was ist denn das, was da passiert, positiv getan wird, dass dieses Resultat regelmäßig seit 50, 60 Jahren in den deutschen Schulwesen herauskommt. Das geht aber noch weiter mit der Merkwürdigkeit dieser Sorte Kritik. Diese Kritik geht nämlich mit ihrer Unterlassungsbehauptung davon aus, dass es eigentlich die Aufgabe der Schule und der sie veranstaltenden Bildungspolitik sei, den Arbeiterkindern bessere Chancen einzuräumen. Bessere Chancen hieße dann, sodass ihr Anteil am höheren Bildungswesen dem Anteil entspricht, den sie in der Gesellschaft haben. Sie haben etwas unterlassen, was doch, das ist der Kern dieser Kritik, was doch eigentlich ihre Aufgabe gewesen sei. Es wird also der Bildungspolitik eine Aufgabe, aus der Unterlassungsfeststellung eine Aufgabe angedichtet, sage ich gleich mal, die unmöglich zutreffen kann. Ich will es einfach mal dadurch belegen, dass das nicht zutreffen kann, dass es eine an die Bildungspolitik heran erfundene Zielsetzung ist, weil die Bildungspolitik, ich habe es eben schon mal angedeutet, seit 50, 60 Jahren mit dieser gleichlautenden Klage konfrontiert wird, seit 50, 60 Jahren, wird erstens immer wieder festgestellt, auch empirisch, das, was da fehlende Chancen für Arbeiterkinder darstellt, nicht erst seit PISA 2001, 2002, seit 50, 60 Jahren, das erste Mal noch in den Anfängen meines Studiums, da gab es euch noch gar nicht, führt es zu öffentlicher Aufregung, wird immer ein nationaler Bildungsskandal, wenn es mal wieder Thema wird, draus gemacht. Ein Bildungsskandal, und zwar ohne, dass sich dann im Gefolge davon an der Sachlage irgendetwas ändert, also in der Schule irgendetwas unternommen worden wäre, was sich an diesem, was diesen Befund prinzipieller korrigiert. Das ist insofern auch nochmal besonders bemerkenswert, weil diejenigen, die da aufgefordert werden, etwas an der Sachlage zu ändern, sich in der Regel in den Chor derjenigen, die diesen Zustand beklagen, einreihen. Die sagen gar nicht, nein, das haben wir gar nicht vor, sondern die sagen auch, das ist ungerecht, das ist eine Unterprivilegierung, da muss man doch eigentlich was tun. Aber wie gesagt, seit 60 Jahren passiert in dieser Hinsicht dem Prinzip nach gar nichts. Daraus habe ich erstmal ganz schlicht sachlich entnommen, dass das wohl nicht die Aufgabe der Bildungspolitik sein kann, diesen Zustand, der da beklagt wird von den Kritikern fehlender Chancengleichheit, zu ändern. Das kann nicht die Wahrheit über die Bildungspolitik sein, dass das ihre Aufgabe sei, das zu ändern. Wie sollte sonst zu erklären sein, dass das seit 60, 70 Jahren nicht passiert? Na, ich will nicht übertreiben, 60 Jahre. Es muss sich um eine Wunschvorstellung der Kritiker handeln. Eine Wunschvorstellung, die sie gleichsetzen mit der Aufgabe, die die Bildungspolitik zu erfüllen hätte, natürlich dann immer mit dem zugefügten eigentlich zu erfüllen hätte. Ich nenne das mal, das ist die Konstruktion eines Ideals von Bildungspolitik, die sich aber verabschiedet von der Frage, was ist denn eigentlich wirklich das Anliegen und der Zweck der Bildungspolitik? Diese Kritik ist ziemlich zufrieden damit, dass sie die Bildungspolitik bloß mit ihrem eigenen Ideal von chancengleicher Erziehung konfrontiert und sagt, das ist doch eigentlich oder das hätte eigentlich deren Ziel zu sein. Bildungspolitik wird, ich sage es nochmal so, vorgestellt wie eine einzige, das ist die Absurdität, wie eine einzige Verhinderung ihrer eigentlichen Absicht. Komisch. Daraus ergibt sich die zweite Fragestellung. Die erste Fragestellung war also, wie erklärt sich eigentlich dieser kritisierte Zustand, der nicht zu bestreiten ist? Die zweite Fragestellung heißt, wie geht es dann in der Schule zu, dass die Bildungspolitik seit Jahren nichts an diesem Zustand ändert? Was hat sie eigentlich vor? Ist es Absicht? Hat sie absichtlich vor, Arbeiterkinder weitgehend von den höheren Bildungsanstalten fernzuhalten? Oder ist sie der Auffassung, das sei nicht zu ändern? Oder ist ihr dieses Resultat aus welchen Gründen auch immer gleichgültig? Oder ist es ein Ergebnis, was sie einfach gar nicht stört, weil es sie auf was anderes ankommt und dann nimmt sie das in Kauf? Das wären mal formell 4, 5 Antworten, was eigentlich die Bildungspolitik da für Zwecke hat. Und man könnte noch eine dritte Frage stellen, die hieße nämlich, warum halten die Schulkritiker, diese Kritiker fehlender Chancengleichheit, eigentlich so unverdrossen seit Jahrzehnten, natürlich mit wechselndem Personal, an dieser falschen idealistischen Schulkritik fest? Wieso kommen Sie nicht mal irgendwann auf die Idee, das kann doch nicht sein, dass unsere Auffassung kann doch nicht stimmen, dass das der eigentliche Zweck der Schule sei, wo die Bildungspolitik es in dem, was sie tut, praktisch seit Jahrzehnten widerlegt. Ehe ich mich diesen Fragen jetzt zuwende, will ich vorher noch was anderes ansprechen. Ich will mich vorher der Frage zuwenden, was eigentlich von dieser Kritik fehlende Chancengleichheit selbst zu halten ist. Ist diese Kritik eigentlich vernünftig? Sachverhalt ist unbestritten, aber daraus eine Kritik zu machen, ist das vernünftig? Welcher Maßstab wird eigentlich in dieser Kritik da angelegt? Und welche Zielvorstellung impliziert eigentlich dieser da angelegte, in der Kritik angelegten Maßstab? Warum legt diese Kritik, so will ich mal einsteigen, so viel Wert darauf, dass mindestens viel mehr Arbeiterkinder das Gymnasium und die Unis besuchen und absolvieren können, müssen, vielleicht sogar entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung? Warum legen Sie so großen Wert darauf? Der Gedanke, wie Sie darauf kommen, ist eigentlich ziemlich einfach. Natürlich wissen Sie, und das ist auch niemandem hier von euch ein Geheimnis, dass nur auf dem Weg über das höhere Bildungswesen und dann über ein Studium an der Universität es heutzutage möglich ist, sich die Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt aus den unteren Bereichen, unteren Einkommensbereichen dieser Gesellschaft, also aus dem, was Lohnarbeit ist und darunter ist, rauszukommen, in bessere Jobs zu kommen. Dafür muss man hier, das ist die notwendige Voraussetzung, keine Garantie, sondern eine Voraussetzung, heutzutage Abi und mindestens studieren. Es liegt also dieser Schulkritik, darauf will ich jetzt raus, implizit, vielleicht sogar explizit, eine Gesellschaftskritik zugrunde. Und diese Gesellschaftskritik lautet in etwa: Diese Gesellschaft hat wenige gute und relativ viele miese Jobs im Angebot. Anders gesagt, mal soziologisch ausgedrückt, die zeichnen sich durch ein Reich-Arm-Gefälle aus, so geht es ja runter, in dem die wenigsten Leute zu den sogenannten Reichen und die meisten zu den sogenannten Armen gehören. Und das ist ein Zustand, der kritisiert wird. Der wird nicht begrüßt, sondern kritisiert. Und die Forderung Chancengleichheit heißt, da sollen die Arbeiterkinder die Möglichkeit haben, rauszukommen. Ja, die Vorstellung, die sollen da raus, lebt ja davon, dass gesagt wird, das ist kein guter Zustand, wenn man da sein Leben lang drin hängt. Das wird als höchst ungerecht kritisiert. Also Arbeiterkinder sollten die Möglichkeit haben, aus den ärmeren Verhältnissen herauszukommen. Das ist der implizite Maßstab und die daraus folgende Konsequenz. Allerdings sollten sie rauskommen, da rauskommen durch Schulaufstieg. Aus einer Armutssituation durch Schulaufstieg rauskommen. Das ist ja die Forderung, die dahinter steckt. Per chancengleicher Ausbildung. Das heißt aber, dass diese Kritik sich damit von ihrem eigenen kritischen Urteil über die Gesellschaft, dieser Reich-Arm-Gegensatz, sage ich mal ruhig, verabschiedet und für eine Umverteilung schulischer Chancen plädiert, die darauf hinausläuft, ja, mehr Kinder aus der Unterschicht sollen dann per besserer Berufe in die gesellschaftlichen Oberschichten kommen, was natürlich zugleich, weil das Verhältnis, das Gefälle ja für sich gar nicht angegriffen, sondern affirmiert wird, bedeutet, dass dann mehr Kinder aus der Oberschicht herausfallen und in der Unterschicht landen müssen. Das, was der Arbeitsmarkt an Angeboten präsentiert, ändert sich ja nicht dadurch, dass sich an der Chancengleichheit, wie Sie sagen, in der Schule etwas ändert. Der entscheidende Mangel oder Widerspruch, wenn man es theoretisch sagen will, dieser Kritik besteht also in Folgendem. Da wird auf der einen Seite die Gesellschaft vorgestellt als höchst ungerechte, Lebenschancen bzw. Einkommensverteilung. Und doch wird jetzt gar nicht die Frage gestellt, warum das so ist und warum man etwas, was man tun müsste, um dieses Verhältnis zu ändern, diesen Gegensatz von Reich und Arm aus der Welt zu schaffen. Also auch die Menschen in den unteren Abteilungen dieser Gesellschaft, denen zu besseren Lebensverhältnissen zu verhelfen, das wird gar nicht angesprochen, sondern es wird der Übergang zur Schule gemacht, zu der real existierenden Staatsschule, und es wird allein die Forderung erhoben, dass den Leuten aus den unteren Schichten per Bildung bessere Zugangsmöglichkeiten, bessere Zugangsvoraussetzungen für die höheren gesellschaftlichen Schichten eröffnet werden müssen. Das gesellschaftliche Verhältnis, was der Ausgangspunkt der Kritik war, bleibt unangetastet. Nur sollen sich eben per chancengleicher Bildung die Leute neu auf dieses Gefälle, ausgedrückt in einer Berufshierarchie, verteilen. Wie gesagt, mehr Arbeiterkinder an die Unis mit Perspektive, Aufstieg aus der Unterschicht. Übrigens, wenn man den Gedanken mal, ich leiste mir das mal, zu Ende denkt, kommt da was ganz Komisches raus. Dann wären ja, wenn man sich das mal praktisch vorstellt, irgendwann in einem nächsten Zyklus die ehemaligen Oberschichtkinder Unterschichtkinder und müssten jetzt ihrerseits von den Chancengleichheitskritikern bedauert werden und es müsste die Schule so geändert werden, dass die wieder in die Oberschicht kommen und so weiter. Das ist ein fürchterlicher Zirkel, der da konstruiert wird. Das mit dieser Vorstellung, vielleicht das noch eingeführt, das mit dieser Vorstellung, dass mit dieser Kritik die Vorstellung verbunden ist, es würden dadurch, das ist mir in einer Debatte mal entgegengehalten, automatisch mehr bessere Jobs in die Welt kommen. Also automatisch aus denjenigen, die in der Unterschicht sind, das waren vorhin 40-45%, auf einmal nur noch 20% in der Unterschicht und 80% in der herrschenden Klasse sein, ist ja wohl eine Vorstellung, die so weltfremd ist, dass sie eigentlich von diesen Theoretikern gar nicht aufgestellt werden könnte. Was jeder Mensch bekanntlich weiß, ist, dass er auf dem Arbeitsmarkt mit dieser existierenden, ihm vorgegebenen Hierarchie von Berufen konfrontiert worden ist. Da werden die Jobs angeboten nach ganz eigenen Kriterien, die sich aus den Entwicklungen von staatlicher und ökonomischer Arbeit ergeben. Das ändert sich nicht damit, dass auf einmal Chancengleichheit in der Schule mehr Raum bekommt. Was man vorhat in dieser Sorte Kritik, ist, ich will es mal so in ein vorläufiges Resümee bringen, der zwangsläufige Widerspruch jeder Kritik, die auf Gerechtigkeit pocht, die Gerechtigkeit einklagt. Wer gesellschaftliche Missstände mit der Gerechtigkeitsvorstellung, mit der Gerechtigkeitsmoral zu Leibe rückt, der will ja nicht den Missständen, die sein Ausgangspunkt sind, zu Leibe rücken, um sie abzuschaffen, sondern der will allein von dem favorisierten Gerechtigkeitsmaßstab ausgehen, diesen zur Geltung bringen und in irgendeiner Weise gleiche Verhältnisse, gleiche Chancenverhältnisse schaffen. Ich will das mal in einem vielleicht euch noch bekannteren Beispiel in der Widersprüchlichkeit deutlich machen. Seitdem es den Kapitalismus gibt, gibt es die Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also Frauen an den Arbeitsplätzen, die auch von Männern besetzt werden sollen, gleich entlohnt werden. Gerechter Lohn für Männer und Frauen. Heute auch noch eine Forderung. Was ist der Ausgangspunkt dieser Forderung? Der Ausgangspunkt dieser Forderung ist, den Frauen, die diese Forderung stellen, reicht ihr Lohn nicht. Wenn sie genug hätten, wenn sie gar nicht wüssten, wohin mit ihrer Knete, würden sie die Forderung nicht stellen. Das wäre absurd. Der Ausgangspunkt ist immer, sie haben Schwierigkeiten mit ihrem Einkommen. und sagen, wenn wir wenigstens so viel hätten wie die Männer, dann wäre uns schon wenigstens ein bisschen geholfen. Ich will mich über die Vernunft dieser Forderung erstmal so gar nicht auslassen. Das Blöde ist nur, dass sie das Ganze formulieren als Gerechtigkeitsforderung. Wir wollen den gleichen Lohn haben. Wer aber sagt, ich will den gleichen Lohn haben, der sagt erstmal nicht, ich will mehr Lohn haben. Der hat sich mit dieser Forderung, dieser in die Gerechtigkeitsmoral gekleideten Forderung, erstmal von dem Ausgangspunkt verabschiedet, wahrscheinlich in der Auffassung, dass wenn man seine eigene materialistische oder materielle Forderung kleidet in etwas Höheres, dafür einen höheren gesellschaftlich anerkannten Wert heranzieht, dass man vielleicht da mehr Chancen hätte, etwas durchzusetzen. In Bremen ist vor einigen Jahrzehnten bei Daimler mal Folgendes passiert. Daran kann man den Widerspruch sehr schön deutlich machen. Da haben Frauen am Band das gefordert und der Betriebsleiter sagt, sofort, können wir sofort machen. Ich setze den Lohn der Männer runter auf euer Niveau. Das ist eine durchaus in dieser verrückten Logik, dieser widersprüchlichen Logik liegende Konsequenz. Damit ist übrigens die dritte Frage, die ich da am Anfang gestellt habe, warum halten diese Menschen eigentlich, obwohl sie an der Art und Weise, wie das Bildungswesen seit Jahrzehnten läuft, sich schon mal an anderen Gedanken machen könnten, so fest an dieser ewig gleichen Forderung, es müsste Chancengleichheit im Bildungswesen herrschen. Die Antwort ist, glaube ich, schlicht dem letzten Gedanken zu entnehmen. Es sind eben Gerechtigkeitsfanatiker, die sich nicht vorstellen können, dass die Welt, in der sie leben, also der real existierende Kapitalismus, inklusive der Bildungspolitik, in dieser ihrer Heimat nicht nach hochwertigen moralischen Prinzipien wie Gerechtigkeit und Ähnliches verläuft. Irgendwie gehen sie von der fixen Idee aus, dass mit der Realisierung von Wertvorstellungen auch ihnen bzw. in dem Fall den Arbeiterkindern in irgendeiner Weise gedient sei. Aber vielleicht ist es sogar noch fataler, dass diese Gerechtigkeitsfreunde oder böser gesagt Fanatiker der Auffassung sind, dass sie selbst sich selbst genügen, wenn sie als Fackelträger hoher Werte durch die Welt gehen und immer wieder diese Werte nur propagieren. Das ist ärgerlich aus dem genannten Widerspruch. Für die Leute bringt es vielleicht was. Sie sind auf jeden Fall mit sich selbst als Fackelträger hoher Werte in der Regel sehr zufrieden. Die Welt funktioniert nicht nach den Maßstäben der Moralisten. Übrigens könnte man das auch nochmal ganz schlicht dadurch beweisen, dass ständig diese Gesellschaft mit diesen moralischen Maßstäben konfrontiert wird. Ja, wenn sie ständig damit konfrontiert wird, funktioniert sie nicht nach diesen Maßstäben. Wie funktioniert sie? Führt zur Frage, zur ersten und zur zweiten Frage, was ist verantwortlich für ein Schulwesen, in dem in der Tat die Arbeiterkinder unterrepräsentiert sind? Und was sind die Zwecke der Bildungspolitik, die daran dem Prinzip nach seit Jahrzehnten nichts rühren? Ich habe Antwortmöglichkeiten vorhin vorgestellt. Absicht, geht nicht anders, ist ihnen egal, stört sie nicht groß und so weiter. Wenn man ermitteln will, warum es in der Schule so zugeht, wie es zugeht, muss man sich von einem Irrtum der Kritiker fehlender Chancengleichheit freimachen. Nämlich von dem Irrtum, dass, um es mal paradox auszudrücken, Arbeiterkinder deswegen geringere Chancen haben, ihre Bildungskarriere auf Gymnasium und Universität fortzusetzen, weil es in der Staatsschule nicht chancengleich zuginge. Die hätten geringere Chancen, weil die Staatsschule nicht chancengleich organisiert, nicht chancengleich das Lernen organisiert. Das halte ich für einen Irrtum. Ich will im Folgenden, das ist der erste große Teil, den ich vorstellen möchte, sogar nachweisen, dass das Gegenteil der Fall ist. Das, was die da beklagen, Arbeiterkinder haben weniger Chancen, ist das Produkt eines in der Regelschule chancengleich organisierten Lernprozesses. Wie geht's zu? Jetzt kommt die Begründung. Wie geht's in der Staatsschule zu? Ich will mal so anfangen. Heute haben alle Menschen, die in dieser Gesellschaft geboren werden, ein Recht auf Bildung. Niemand ist von vornherein wegen Herkunft, Geschlecht, Einkommen von dem eingerichteten Bildungswesen ausgeschlossen. Das ist einfach ein Faktum. Gleiches Recht auf Bildung für alle, irgendwann am Anfang des 20. Jahrhunderts erstritten. Allerdings sollte man deswegen nicht gleich in ein Loblied der Schule, in der dieses Recht auf Bildung für alle verwirklicht wird, einstimmen. Es könnte einen zum Beispiel stutzig machen und ein Fragezeichen hinter die Bedeutung oder hinter das Lob eines Rechts auf Bildung für alle kringeln. Es könnte einen stutzig machen, dass dieses Recht nämlich gleich als Verpflichtung aller Bürger, kleinen Bürger dieser Gesellschaft daherkommt. Es ist ein Recht, dass man, wie viele andere Rechte in dieser Gesellschaft auch, einfach nicht ablehnen kann. Wenn Eltern heutzutage sagen, vielen Dank, liebe Bildungspolitiker, ist ja freundlich, dass ihr uns diese Möglichkeit eröffnet. Wir haben es aber nicht vor, wir wollen unsere Kinder selber erziehen. Könnt ihr euch doch freuen, spart euch Kosten und Schulplätze und so weiter. Erfahren Sie, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Das Recht auf Bildung wird wahrgenommen als Verpflichtung auf die hiesige Staatsschule. Warum denn das? Was hat denn der Staat mit seinem gesamten auf diese Schule verpflichteten Nachwuchs vor? Wie geht es dazu in der Schule, auf die er erstmal alle verpflichtet? Naja, zunächst muss man feststellen, da lernt man so allerhand. Einiges durchaus brauchbar, will ich gar nicht bestreiten. Das meiste ist nicht brauchbar. Das ist aber nicht mein Thema, das ist jetzt eine schlichte Behauptung von mir. Ich habe das mal ausgeführt, ein bisschen in einem Buch, was allerdings im Augenblick vergriffen ist, Erziehung im Kapitalismus, das soll in 14 Tagen wieder rauskommen. Da gibt es zwei große Kapitel, in denen ich das Schulcurriculum auch mal durchgenommen habe, das untere und das obere, und es einer ziemlich vernichtenden Kritik unterzogen habe. So, das ist aber nicht alles, dass man nur einfach was lernt. Wie man lernt, das ist nämlich von vornherein unvernünftig. Man ist nämlich genötigt, für Noten, für Punkte oder andere vergleichende Bewertung zu lernen. Und dies macht nur Sinn, wenn es der Schule darauf ankommt, irgendwann nach Absolvierung eines Lernprozesses zwischen guten, mittleren und schlechten Schülern zu unterscheiden. Diese Unterscheidung an den Schülern herzustellen. Und da das in der Schule keine sportliche Veranstaltung ist, wo man, wenn man ein Spiel einmal verloren hat, eine Revanche fordern kann und sagen, alles wieder auf Null, wir fangen dann mal von vorne an, geht es in der Schule nicht darum, das Ergebnis zu annullieren. Das ist nicht erlaubt. Also die Fünfer, das Fünferzeugnis zu annullieren und sagen, ach, ich mach's nochmal. Sondern diese Resultate sind ziemlich irreversibel festgeschrieben und entscheiden dann per Schulart über den weiteren Verlauf der Bildungskarriere. Wer darf weitermachen? Wer wird vom Besuch der weiteren Bildung ausgeschlossen? Man muss also erstmal festhalten, das will ich erstmal als Fundament für meine ganze weitere Kritik festhalten. Schule ist keine Einrichtung, in der man bloß lernt. Lernen ist zugleich als ein Verfahren zur Herstellung von Unterschieden, als ein Verfahren zur Sortierung für Schulkarrieren organisiert. Das ist übrigens schon gleich die Antwort auf diese komische Abteilung Recht auf Bildung als Verpflichtung. Die Auflösung dieses Verhältnisses, warum ein Recht als Verpflichtung daherkommt, liegt in diesem Gedanken. Gleiches Recht auf Bildung für alle heißt von vornherein eben nicht gleich gute Bildung für alle. Das darf man nicht gleichsetzen. In den Streiks, in den Hochschulstreiks zum Beispiel, wird das sehr häufig gleichgesetzt. Gleiche Bildung für alle, gleich gute Bildung für alle. Gleiche Bildung für alle heißt, jeder hat das Recht, in der Schule, auf die ich, der Staat, die Schüler verpflichte, mit seinem Lernen, mit seiner Lernleistung sich zu bewähren und hat es, heißt es dann, selbst in der Hand, ob er zu den Guten, Mittleren oder Schlechten gehört. Das ist das Verhältnis von Rechten und Pflichten. Ich verpflichte euch auf die Schule und dann dürft ihr. Dann dürft ihr unter den eingerichteten Bedingungen euch mit eurer Lernanstrengung bemühen, möglichst weiterzukommen. Die Herstellung von Unterschieden, das, was ich kurz Sortierung genannt habe. Wie geht das? Es ist für so ein Anliegen, und das ist das Anliegen der Schule, ist unbestritten. Ich weiß nicht, welche Schulabsolvierung ihr habt, aber wenn hier Gymnasiasten oder Studenten sind, dann fragt euch mal, ob ihr noch eine Ahnung habt, was aus denjenigen geworden ist, mit denen ihr damals in der ersten Klasse Grundschule eingeschult worden seid. Wie viele von denen ihr kennt, was die so für eine Karriere hingelegt haben. Also für so ein Anliegen, Herstellung von Unterschieden, ist es erst einmal notwendig, dass alle Schüler an einem gleichen Maßstab gemessen werden. Nur so lässt sich überhaupt Leistung, Lernleistung vergleichen. Das heißt, dass alle Schüler dem Prinzip nach beim Lernen und auch bei der Absolvierung der Lernkontrolle unter gleiche Bedingungen gesetzt sind und nach gleichen Maßstäben beurteilt werden. Wie gesagt, es lassen sich sonst überhaupt keine Unterschiede ermitteln. Um das nochmal an einem anderen Beispiel zu verdeutlichen. Wenn man rausfinden will, wer unter 6 Läufern der Schnellste ist, da muss man denen schon vorgeben, ihr habt euch zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen Startlinie aufzustellen. Und da hinten ist das Ziel, das müsst ihr alle gleichermaßen ansteuern. Und da steht jemand, der hat eine Stoppuhr, die misst für alle nach dem gleichen Zeitmaß, wer der Schnellste ist. Da kann nicht jeder loslaufen, wie er will, dahin laufen, wie er will, so lange laufen, wie er will. Da kämen keine Unterschiede raus. In der Schule müssen also alle Schüler, da es auf Unterschiedsherstellung ankommt, den gleichen Stoff in gleicher von der Schule vorgegebenen Zeit lernen und haben dann in der Lernkontrolle, Klassenarbeiten, Klausuren und wie das immer heißt, alle die gleichen Aufgaben in der für alle gültigen Zeitspanne zu lösen und zum gleichen Zeitpunkt abzugeben. Und werden natürlich dann auch mit dem gleichen Maßstab Fehler-Note-Verhältnis gemessen. Das heißt aber, und jetzt komme ich auf den zentralen Irrtum der Kritiker von Chancengleichheit. Das heißt aber, dass dieser Lernleistungsvergleich zunächst jedermann bei dem eingerichteten Lernen in der Tat die gleichen Chancen eröffnet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Karikatur, die gibt es in verschiedenen Auffassungen, in verschiedenen Ausführungen kennt. Da sitzt, ich zitiere mal die Traxler-Karikatur, ein Lehrer an einem Tisch, vor ihm ist ein großer Baum, an der Startlinie stehen ein Elefant, eine Schildkröte, eine Schlange, ein Uhu, ein noch irgendein Affe. Genau. Goldfisch auch noch, genau. Und der Lehrer sagt, derjenige ist Sieger, der am ehesten oben in der Baumspitze ist. Das ist eine Karikatur, die dieses Prinzip, ja, alle haben zunächst mal die gleichen Chancen, bildlich darstellt. Das ist durchaus korrekt abgebildet. Zugleich ist aber noch was anderes abgebildet. Und ich weiß gar nicht, ob sich die Karikaturisten darüber im Klaren waren. Es ist nämlich das rücksichtslose Verfahren dieser Organisation des chancengleichen Lernens zugleich abgebildet. Gegen alle Besonderheiten, die die Menschen übertragen bei den Tieren, gegen alle Besonderheiten, die die Menschen haben als individuelle Befindlichkeit oder als Herkunftsunterschiede, von mir aus auch Klassenunterschiede, rücksichtslos dagegen werden sie alle unter die gleichen Bedingungen beim Lernen und bei der Absolvierung der Lernkontrolle gesetzt. Diese Chancengleichheit verfährt rücksichtslos gegen alle Voraussetzungen, die die Schüler mitbringen, als individuelle Besonderheit und als soziale Voraussetzung. Je nachdem, das weiß man ja, ob es sich um ein Arbeiterkinder oder ein Akademikerkind handelt, kommt es mit mehr oder weniger guten Kenntnissen in die Schule. Und es ist völlig klar, dass derjenige, der keinen blassen Dunst vom Lesen, Schreiben, Rechnen hat, in der Schulkonkurrenz von vornherein schlechtere Voraussetzungen, wohlgemerkt Voraussetzungen im chancengleichen Lernen hat, als das Akademikerkind, was vielleicht das schon weitgehend beherrscht. Das, meine ich, ist die Rücksichtslosigkeit diesem chancengleichen Verfahren innewohnt, woraus man schon den Schluss ziehen kann. Chancengleichheit zu fordern, statt ihre Rücksichtslosigkeit zu kritisieren, ist ein Fehler. Es gehört aber zu diesem Verfahren noch etwas dazu. Eine zweite wesentliche Bestimmung. Damit auch wirklich Unterschiede herauskommen, ist es nämlich notwendig, dass die vorgegebene Zeit planmäßig immer knapp bemessen sein muss. Nur wenn sie knapp bemessen ist, stellen sich die in der Schule gewünschten Anstrengungen ein. Und das heißt, es zielt die Schule also nicht auf das erfolgreiche Lernen des Stoffes, jedenfalls nicht durch alle. Denn wenn es darum ginge, müsste jedem Schüler die von ihm benötigte Zeit zum Lernen eingeräumt werden, aber nicht für alle eine knappe Zeit, die überhaupt nur von einigen bewältigt werden kann und von anderen eben nicht als Zeit ausreicht für Lernen und für Lernkontrolle. Und darüber gleiche Maßstäbe, gleiche Bedingungen und eine knappe Zeit fürs Lernen stellen sich die Unterschiede her. Knappe Zeit heißt nämlich, für viele reicht die Zeit zum Lernen nicht und für viele reicht die angegebene knappe Zeit nicht für die Wiedergabe des Betroffenen in der Schularbeit, in der Klassenarbeit, egal ob er das jetzt weiß oder weniger weiß. Knappe Zeit heißt, Lernen ist in der Schule so organisiert, dass zwangsläufig einige, mal mehr, mal weniger, einige Schüler den Stoff nicht kapieren. Das ist so organisiert, dass das rauskommt. Das ist intendiert, obwohl es Lehrer natürlich ständig bestreiten, aber die Art und Weise, wie sie Zeitvorgaben machen, impliziert das. Das heißt aber wiederum, dass in der von der Schule ermittelten Unterschiede, dass für die in der Schule ermittelten Unterschiede eines festzuhalten ist. Diese Unterschiede sind Werk der Schule. Die sind das Produkt dieser Sorte Organisation des Lernens in der Schule. Es verhält sich folglich nicht so, wie in allen pädagogischen Schriften zu dem Thema immer wieder falsch vermittelt wird, dass Sozialstatus, die soziale Herkunft, verantwortlich sei für das schlechte oder für das gute Abschneiden der Schüler. Das ist eine falsche Behauptung. Es ist die Schule, die für Erfolg und Misserfolg einer Bildungskarriere sorgt, und zwar gerade dadurch, dass sie die Schüler mit höchst ungleichen Lernvoraussetzungen, mit denen sie in die Schule kommen, egalitär beschult, diesem Verfahren, diesem chancengleichen Verfahren aussetzt. Natürlich, das ist klar, die ungleichen Lernvoraussetzungen, die sind zu einem großen Teil zu erklären aus der jeweiligen Herkunft. In einem Arbeiterkind, im Arbeiterhaushalt, wo beide Elternteile arbeiten müssen und sowieso das Geld immer knapp ist, bleibt keine Zeit dafür übrig, sich nebenbei auch noch mit den Kindern so zu beschäftigen, dass die als ziemlich fertige Leser, Schreiber, Rechnen dann bereits in die Schule kommen. Umgekehrt bei den höheren Schulen. Das heißt, die ungleichen Lernvoraussetzungen, die sind schon das Produkt der Klassenlagen, der Schichtenlagen. Aber entscheidend ist, was die Schule damit anstellt. Die stellt sich nicht auf den Standpunkt, na, da müssen wir eben bei den einen nacharbeiten, die brauchen mehr Zeit fürs Lernen, sondern die sagt, genau so verfahren wir mit ihnen, rücksichtslos gegenüber den einigen, gegenüber den unterschiedlichen Lern- und Sprachvoraussetzungen. Übrigens, damit ist auch die eine potenzielle Antwort auf die Frage, warum die Bildungspolitik diesen Zustand nicht korrigiert. Nämlich die potenzielle Antwort, es ginge nicht, zurückgewiesen. Natürlich ginge das. Man müsste bloß die Schule so organisieren, dass jeder genau die Zeit fürs Lernen braucht, eingeräumt wird, die er braucht. Genau die Mittel bekommt und die Hilfen bekommt, die er braucht. Und da brauchen einige mehr Zeit und andere Mittel und wiederum andere sind schneller damit fertig, wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Klammer auf, ich will nicht behaupten, dass das mein Ideal von Schule ist. Ich sage nur, das ist die Art und Weise. Erstens wäre es vernünftig, aber damit ist noch nicht alles behoben, was Schule macht. Es wäre vernünftig und beantwortet die Frage, ob so etwas ginge, mit einem klaren Ja. Es ginge, aber nicht in dieser Schule, in der es darauf ankommt, Unterschiede herzustellen, zu sortieren zwischen guten und schlechten Schülern. Das heißt, die Kritiker fehlender Chancengleichheit liegen gänzlich falsch, wenn sie dieses für ungerecht erachtete Sortierergebnis auf fehlende Chancengleichheit in der Schule zurückführen. Dass Arbeiter geringere Chancen haben, liegt gerade nicht an fehlender Chancengleichheit, habe ich jetzt behauptet, nachgewiesen. Sondern es liegt an der Rücksichtslosigkeit, die in der Chancengleichheit als Sortierungsverfahren eingeschlossen ist. Das heißt, statt zu kritisieren, hier würde Chancengleichheit fehlen, muss man umgekehrt das, was Chancengleichheit als Lernprinzip, als auf Sortierung angelegtes Lernprinzip ist, kritisieren. Das machen Sie nicht. Das machen Sie nicht. Übrigens setzt sich der Fehler fort bei diesen Kritikern fehlender Chancengleichheit. Wenn man sich vor Augen führt, wie denn diese Kritiker des schulischen Lernens das Lernen dann wohl am liebsten organisiert hätten. Naja, es ergibt sich aus der Kritik, dass sie der Auffassung sind, alle Schüler sollten mit gleichen Voraussetzungen, mit dem gleichen intellektuellen, geistigen und sprachlichen Stand zum Leistungsvergleich antreten. Irgendwie sollten die mitgebrachten Unterschiede irgendwie vor Eintritt in die Konkurrenz kompensiert werden. Also alle hätten entweder, um das Traxler-Bild aufzunehmen, als Affen oder Schildkröten oder alle als Goldfische oder Uhus anzutreten. Das heißt aber, dass diese Kritiker an der Art und Weise, wie die Schule organisiert ist, an der Art und Weise, wie die Lernkonkurrenz in der Schule organisiert ist, nichts auszusetzen hätten, wenn nur alle irgendwie mit einem gleichen geistigen Niveau ausgerüstet in diesen Vergleich antreten wird. Weder, muss man sagen, hätten sie etwas an dem Sortierungszweck Verlierer-Sieger auszusetzen, hätten also wenig dagegen, dass immer noch ein Großteil des Nachwuchses von weiterführender Schule ausgeschlossen wird, immer noch mehr als 50%. Noch haben sie etwas an dem Verfahren zu kritisieren, mit dem hier vorgegangen wird, an dem Verfahren des Leistungsvergleichs mit seinen drei Punkten, die ich bislang eigentlich nur implizit erwähnt habe. Es wird nicht fürs Begreifen gelernt, sondern für gute Noten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Lernen ist per knapper Zeit so organisiert, dass viele gar nicht mitkommen können, / sollen. Und drittens ist das Lernen, das ergibt sich aus dem Vergleich, immer als Gegeneinander des Lernens. Das ist eine Verrücktheit organisiert. Zum Beispiel, das wisst ihr alle, man darf nicht abschreiben. Ja, was heißt denn das? Man darf sich nicht wechselseitig helfen und das heißt nichts anderes. Ich muss hoffen, dass möglichst viele Schüler noch weniger vom Schulstoff verstanden haben als ich, damit ich eine bessere Note kriege. Das ist sozusagen das in den Schülerstandpunkt übersetzte Gegeneinander beim Lernen. Darauf hoffen, dass ich möglichst mehr gelernt habe als alle anderen, um eine bessere Note zu kriegen. Und sie haben drittens neben der unterlassenen Kritik am Schulzweck und neben der Unterlassung an dem Schulverfahren haben sie auch nichts dagegen, das ist jetzt noch ein weiterer ergänzender Punkt zur Schulkritik, haben sie nichts dagegen, dass mit diesem Verfahren schon bevor auch nur ein Schüler die Grundschule betreten hat, das zentrale Ergebnis ihres weiteren Lernens feststeht. Ein Ergebnis ihres Lernens steht fest, bevor sie überhaupt angefangen haben zu lernen. Nämlich das Ergebnis, es sollen viele Verlierer und relativ wenige Sieger rauskommen. Offen ist allein, wer in welche Abteilung kommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bevor man anfängt zu lernen, ist durch diese Art und Weise der schulischen Organisation des Lernens das zentrale Ergebnis, bildungspolitisch bezweckt, schon vorgegeben. Also so etwas, ich lerne und dann werde ich was, kann schon mal für alle nicht aufgehen. Das ist vorausgesetzt der ganzen Sache. Wen nur die Gleichheit bei Lernvoraussetzungen interessiert, das heißt dann wahre Chancengleichheit, der verabschiedet sich in seiner Kritik von all dem, was zentral zu kritisieren ist, den Sortierungszweck, das Sortierungsverfahren und dieses Grundmuster der Konkurrenz, die gegen das Interesse der Schüler vorher schon entscheidet, viele Verlierer und relativ wenige Sieger. Das ist meine zentrale Kritik an den Kritikern der Chancengleichheit. So, jetzt habe ich gesagt vorhin und mache jetzt von den Schulverfahren den Übergang auf die Bildungspolitik. Ich habe gesagt, naja, natürlich, es ginge auch anders. Man müsste bloß jedem Schüler seine Zeit einräumen, immer auf der Grundlage der Freiwilligkeit, des freiwilligen Entschlusses zum Lernen, seine Mittel, seine Hilfen bereitstellen. Allerdings ist klar geworden, sollte klar geworden sein aus dem ersten Teil, dass das sich bricht an dem Sortierungszweck der Schule. So etwas ginge nur, wenn diese Schule sich von ihrem zentralen Zweck der Sortierung verabschieden würde. So dass ich mich jetzt frage, warum hält die Bildungspolitik denn so an diesem Zweck Herstellung von Unterschieden, daraus Ableitung von verschiedenen Bildungskarrieren, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Studium. Warum hält die Bildungspolitik denn daran so unbeirrt fest? Eine Antwort auf diese Frage heißt regelmäßig: Eine Schule ohne Sortierung. Jeder kann so lange und so lernen, wie er es braucht. Das käme doch die Bildungspolitik viel zu teuer. Was müssten da an neuen Lehrern, an neuen Schulräumen, an neuen Mitteln angeschafft werden? Diese Antwort ist gefährlich, weil sie etwas einschließt. Sie schließt nämlich ein, dass eigentlich die Bildungspolitik so eine Schule schon wollen würde, es bloß immer daran scheitert, die Umsetzung dieses eigentlich vorhandenen Willens nur an dem Geld scheitern würde. Es ist klar, das hat der erste Teil meines Vortrags gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist. Es kann also nicht eine Kostenfrage sein, wobei man sich zudem auch mal klar machen muss, weil sehr häufig in der Frage, warum machen die denn dies und das nicht in der Politik, sofort das Kostenargument, dass dieses Kostenargument schwierig ist, politische Unterlassungen, die man eigentlich gerne hätte, mit Geldmangel zu erklären, macht ein merkwürdiges Verhältnis zwischen politischen Interessen und Finanzierung auf. In der Regel ist es genau umgekehrt. Erst wird über politische Anliegen geurteilt, innerhalb der Legislative und Exekutive. Also, was wird gewünscht? Was wollen wir in der nächsten Legislaturperiode machen? Und dann wird die Frage nach der Finanzierung gestellt. Und die wird entschieden, je nach Bedeutung des Anliegens für die Politik. Und je nach Bedeutung ist dann auch das Geld zugeordnet oder eben nicht. Die Antwort auf die Frage, warum hält die Bildungspolitik denn an diesem Sortierungszweck so unbedingt fest, erklärt sich also anders. Sie erklärt sich daraus, dass der letzte Zweck dieser Sorte, schulischer Leistungskonkurrenz, der letzte Zweck, gar nicht in der Schule liegt, sondern außerhalb der Schule liegt. Was in der Schule eine Sortierung für die Bildungskarrieren, für die Karrieren innerhalb des differenzierten Bildungssystems ist. Regelschule als Grundschule, dann die Verteilung Hauptschule, Realschule, ich weiß nicht, wie das inzwischen in Bayern heißt, Sekundarschule, Oberschule und Gymnasium, Uni. Diese Sortierung, die über die Bildungskarrieren entscheidet, ist nämlich zugleich immer eine Vorsortierung der gesamten Schülermannschaft für die Nachfrage dieser Gesellschaft nach Nachwuchs für alle Jobs, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Wer Abi macht, darf studieren und hat sich damit für die gehobenen Jobs qualifiziert, gehört zu den Juristen, Ökonomen, Lehrern, Medizinern, Wissenschaftlern etc. Wer einen Hauptschulabschluss hat, macht eine Lehre und darf, wenn überhaupt, dann in die Fabrik gehen oder ins Büro oder auf den Supermarkt oder wird gleich als arbeitsloser Jugendlicher in Hartz IV einsortiert. Deswegen, wegen dieses außerhalb der Schule liegenden Zwecks, der aus Sortierung innerhalb der Schule eine Vorsortierung für den kapitalistischen Arbeitsmarkt macht, kommt es der Bildungspolitik so auf diese Sortierung an. Es sollen sich die Leistungsstärksten in diesem schulischen Sortierungsverfahren für Jobs der Elite herauskristallisieren und sich darüber der große Rest als brauchbarer Nachwuchs für die Masse der Jobs im Bereich der Lohnempfänger qualifizieren. Bildungspolitik will also auf diese Art und Weise über die Sortierung nach Bildungskarrieren zugleich die Leistungsstärksten für die Aufgaben, die außerhalb der Schule sie den einzelnen Abteilungen der Gesellschaft zugeordnet hat, herausfiltern. Führer für politische Aufgaben, Führer für ökonomische Aufgaben, Führer für wissenschaftliche Aufgaben, Führer für ideologische Aufgaben, da gehören die Lehrer zu und die Presse und so weiter. Auf diese Art und Weise ist das, was Sortierung nach Bildungskarrieren in der Schule ist, immer zugleich die Vorsortierung des gesamten Nachwuchses nach Nachwuchs für die gesellschaftliche Elite und nach der für die von der Elite zu führenden Masse. Und damit ist es der bürgerlichen Bildungswelt übrigens sehr ernst. Die bürgerliche Bildungspolitik kritisiert nämlich damit zugleich praktisch ein Bildungswesen, in welchem noch Herkunft und Stand der Schüler automatisch und völlig getrennt von ihrer Lernleistung ihre Zukunft bestimmte. Ein sogenanntes Ständeschulwesen habe ich im Sinn. Arbeiter und Handwerker und Bauern waren von höherer Bildung weitgehend ausgeschlossen, wegen ihres sozialen Standes ausgeschlossen, blieben dann, daher kommt diese Parole, blieben bei ihrem Leisten. Und die moderne Bildungspolitik setzt dagegen erstens dieses Prinzip des Bildungsegalitarismus, gleiches Recht auf Bildung für alle, kritisiert damit zweitens die vorbürgerliche Gleichung, dass Herkunft bereits für sich für die nötigen Führungsqualitäten einer Elite, Führungsqualitäten, die sich dann weitgehend auf Loyalität zusammenschnurren, sorgen würde. So etwas will das demokratische Leistungsschulwesen heute nicht mehr. Es hat auch nichts gegen Erziehung zur Loyalität, aber Loyalität ist nicht das einzige Kriterium für Führungsaufgaben in dieser Gesellschaft. Da gehört ein bisschen mehr zu. Da braucht es zusätzliche Qualifikationen aller Art. Da braucht es inhaltliche Qualifikationen für die einzelnen Jobs, Führungskompetenz, Stressresistenz neuerdings auch und Ähnliches. Es braucht also eine qualifizierte Elite. Und qualifizierte Elite heißt, es sollen sich dafür die Besten herausschälen. Und deswegen ist das Lernen tatsächlich als diese sehr rigide Leistungskonkurrenz organisiert. Und deswegen ist es, jetzt kommt mein nächster Schluss, der Bildungspolitik auch ziemlich egal, zunächst einmal, wer mit welcher sozialen Biografie in die Führungsetagen einzieht. Hauptsache, sie haben sich in der Leistungskonkurrenz durchgesetzt, sich qualifiziert für höhere Aufgaben. Dann nimmt die Bildungspolitik in der Tat in Kauf. Wenn, hat gar nichts dagegen, wenn es auch Kinder aus der Unterschicht, aus der Arbeiterklasse sind. Man muss also festhalten, dieses Resultat, geringere Chancen für Arbeiterkinder, ist nicht etwas, was die Bildungspolitik bezweckt hat. Sie hat nicht bezweckt, Arbeiterkinder systematisch auszusortieren. Sie hat bezweckt, systematisch zu sortieren. Aber Arbeiterkinder auszusortieren ist nicht ihr Zweck. Nur verhält es sich eben so, dass die eben bei egalitärer Leistungskonkurrenz aus den genannten Gründen mehrheitlich den kürzeren ziehen. Und das ist dann ein, ich nenne es mal, Nebenresultat dass die Bildungspolitik erstmal in Kauf nimmt, durchaus nicht immer zufrieden ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber in Kauf nimmt, es nicht zum Anlass nimmt, da prinzipiell etwas zu korrigieren. Heute die aktuelle Bildungspolitik nach PISA scheint auf dem Wege zu sein, da ein bisschen was zu korrigieren. Scheint. Es werden nämlich diskutiert, zum Teil auch ausprobiert, andere Formen und Verfahren, wie Sortierung organisiert sein soll im Schulwesen. Nach Zeitpunkt der Aussortierung und nach Verfahren der Sortierung. Vielleicht wisst ihr, woran ich denke. Zeitpunkt. Die Debatte ist, wann soll man denn eigentlich die endgültige Sortierung machen, wann Kinder in die Schule, wann Kinder aufs Gymnasium kommen, wann sie die Möglichkeit haben, das Abitur zu machen und zu studieren. Sollen sie nicht vielleicht später erst diese große Sortierung absolvieren? Kann es nicht sein, das heißt dann, so heißt dann die Begründung, dass wir auf diese Art und Weise eher noch die sogenannten Spätentwickler erwischen. Eine fast zynisch zu nennende Überlegung. Zu früh auszuwählen, heißt, da gibt es welche, deren wahre Potenzen sich erst später entwickeln und die wollen wir doch auch haben für Führungsaufgaben. Da geht es auch nicht darum, was lernt ein Kind, welche Möglichkeiten werden Arbeitern eingeräumt, sondern entgeht uns, der Gesellschaft, nicht der eine oder andere qualifizierte Mensch, nur deswegen, weil er erst später zur wahren Blüte heranreift. Sortierung wird weiter unterstellt. Nur über den Zeitpunkt der Sortierung wird mit diesem sehr ärgerlichen Argument gestritten. Zweites Argument. Soll man vielleicht den Eltern die Entscheidung gänzlich überlassen? Oder soll man sie ihnen nicht überlassen? Natürlich sagen die Eltern dann, möglichst soll mein Kind auf das Gymnasium, einer der Gründe, warum die Hauptschulen ausbluten, weil das weiß natürlich jedes Elternteil, das sagt, meinem Kind soll es einmal besser gehen, dass das nur über höheres Bildungswesen verläuft. Oder soll man es weiterhin den Lehrern überlassen? Hier und dort wird es unterschiedlich entschieden. Und dort, wo es den Eltern überlassen wird, da legen die Herren Studienräte im Gymnasium sehr oft großen Wert darauf, den Nachweis zu führen, dass die Eltern sich falsch entschieden hätten. Deswegen in Sachen Durchlässigkeit, das ist auch kein Geheimnis, die Durchlässigkeit in dem deutschen Schulwesen nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten geht. Immer mehr Schüler, die auf das Gymnasium gegangen sind, werden bis zur 7. Klasse wieder zurückverfrachtet in die unteren Abteilungen. Und auch in Sachen Verfahren wird neu diskutiert. Verfahren der Selektion, Verfahren der Sortierung. Da gibt es, das ist auch keine unbekannte Debatte, die Überlegung, ob man nicht statt Noten Lernverlaufsberichte oder Lernergebnisberichte den Schülern, damit den Eltern in die Hand drücken sollte, die, jetzt nehme ich das mal ernst, tatsächlich den Lernerfolg nicht quantifiziert, sodass an ihm gar nicht nachvollziehbar ist, was ein Kind kann und was es nicht kann, sondern wo inhaltliche Mängel aufgelistet werden. Dies und dies kann es nicht, dies und dies kann es besser, da muss es noch dran arbeiten. Das ist eine Überlegung, die auch die Sortierung nicht aus der Welt schaffen will, sondern die nur sagt, kann es nicht sein, dass die Art und Weise, wie wir sehr strikt, sehr rigide die Sortierung über Noten und Punkte machen, bei Schülern dazu verführt, dass sie nur noch für Noten lernen. Aber das ist doch gar nicht unser einziger Zweck. Wir wollen doch das, was sie lernen. Wir wollen doch auch, dass das, was sie lernen, in ihren Köpfen bleibt. Wenn aber das Lernen so organisiert ist, dass der Lernstoff immer nur auch in den Köpfen instrumentell für gute Noten gedacht wird, dann stellen die sich die Frage, was muss ich lernen, wie viel muss ich lernen, wie intensiv muss ich lernen, wann muss ich anfangen mit dem Lernen, damit ich es dann, wenn die Arbeit anfängt, nicht schon wieder vergessen habe. Ich darf also nicht zu früh und nicht zu spät anfangen und so etwas. Die Sorge darum, dass das, was gelernt werden soll, ja zugleich auch ein Ziel und ein Zweck der Bildungspolitik ist, der aber konterkariert werden kann durch die Art und Weise, wie die Selektion durchgezogen wird, ist eine Überlegung, die hierzu geführt hat. Der Widerspruch dieses Verfahrens, man denke nur an die gerade wieder neue Untersuchungen gelesen, 7 Millionen funktionale Analphabeten, ein ziemlich großer Prozentsatz, fast 10% der Gesellschaft und entsprechend ebenso viele, wenn nicht sogar mehr, ich nenne sie mal Rechenschwächlinge. Diese drei Abteilungen sind in der Debatte, sie werden je nach Bundesland mal so und so entschieden, aber eines ist ihnen gleichermaßen immer inhärent. Sie sagen nur, sie sagen nicht Abschaffung der Sortierung, sondern entgeht uns bei den Verfahren der Sortierung, die wir jetzt angewandt haben, nicht hier und da noch etwas. Spätentwickler. Und entgeht uns nicht, dass die doch auch lernen sollen in Deutsch, in Geschichte, in Sozialkunde, was diese Gesellschaft so wunderbar macht. Und wird das nicht gerade durch die Art und Weise, wie sie genötigt werden, für Noten zu lernen, unterlaufen. Also da tut sich einiges, aber nichts davon kratzt am Prinzip der Sortierung. So, jetzt bleibt noch eine letzte Frage zu klären. Naja, Sortierung mal unterstellt. Ich denke jetzt mal immanent weiter. Sortierung unterstellt. Aber ließe sich nicht bei der Sortierung mehr Rücksicht auf die benachteiligten Kinder der Arbeiterklasse nehmen? Ließe das Lernen, das sortierende Lernen, sich nicht so organisieren, dass die sogenannten Unterprivilegierten mehr mitkommen? Ließe sich nicht so etwas wie eine kompensierende Erziehung vor oder neben der Schule organisieren, dass diese unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ein wenig ausgeglichen werden? Diese Frage ist bildungspolitisch durchaus ernst zu nehmen. Dass sie nicht meine Frage ist, ist deutlich geworden. Bildungspolitisch durchaus ernst zu nehmen, weil die Bildungspolitik, die hiesige Bildungspolitik, ja auch international und national gescholten wird. Heftig gescholten wird dafür, dass sie in ihrem Schulwesen den Arbeiterkindern so wenig Möglichkeiten einräumt, das Gymnasium und das anschließende Studium zu absolvieren. Der letzte UNESCO-Bericht über das Bildungswesen hat wieder Deutschland sehr gerügt deswegen. Das sei überhaupt ein Musterbeispiel für ungerechtes Bildungswesen, die Unterprivilegierten so außen vor zu lassen. Und ich erinnere daran, die erste PISA-Untersuchung 2001, 2002 hatte zum Ergebnis, dass hinsichtlich dieses Kriteriums, welche Chancen haben eigentlich die Kinder verschiedener Herkunftsschichten, Deutschland unter den untersuchten, knapp 35 Ländern war es, ganz hinten war. Den letzten Platz, Sieger von hinten war. Das hat der Bildungspolitik natürlich nicht gefallen, dass sie so in dem Fall als eine, die diesen armen, unterprivilegierten Menschen diese Chancen raubt, so kritisiert wird, in den Ruch gerät, es mit solchen Kriterien wie Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit nicht ernst nimmt. Also da könnte man schon die Frage stellen. Naja, Sortierungszweck, davon wollen Sie nicht lassen, aber ließe sich nicht unter dem Sortierungszweck, wenigstens hier und dort, mit den Kindern aus diesen gesellschaftlichen Bereichen etwas anderes anstellen, sodass sie besser mitkommen. Es gibt anlässlich dieser Frage auch eine neue Abteilung innerhalb der Schuldebatte in den letzten Jahren. ausgehend von der Frage, kann man nicht die Schwachen besser fördern? Kann man nicht die Schwachen besser fördern? Alle diejenigen, die im Schulwesen ein bisschen tätig sind, wissen, was ich da meine. Da gibt es alte Überlegungen und neue Überlegungen. Die alten Überlegungen waren Fördermaßnahmen für sogenannte Lernbehinderte. Ich meine jetzt nicht, ich will jetzt nicht in die Behindertendebatte einsteigen, also wirklich diejenigen, die sich mit dem Lernen schwer tun. Überweisung auf Förderschulen. Ein extra Weg für diese Kinder. Was ist denn das, bitteschön? Für diese Kinder, egal aus welcher Schicht und Klasse sie kommen. Lernbehinderte ist erstmal Lernbehinderung ist erstmal Lernbehinderung. Die Überlegung ist, wer dieses Kriterium der Lernbehinderung aufweist, ich will mich jetzt über das Kriterium gar nicht auslassen, über den wird das Urteil gefällt schulisch, der sei schulkonkurrenzunfähig. Der sei gar nicht fähig, von seinen Voraussetzungen an der normalen Schulkonkurrenz der Regelschule teilzunehmen. Also Aussortierung auf eine Extraschule, dieses gesamte Förderschulwesen, früher hieß das Sonderschulwesen oder Hilfsschulwesen. Das ist eine Abteilung, Förderung von Lernbehinderten, aber auch nicht konzentriert auf diese Kinder mit der bestimmten Unterschichtsherkunft. Sprachunterricht, zusätzlicher Sprachunterricht für Migrantenkinder. Auch eine zusätzliche Fördermaßnahme. Für Migrantenkinder einen bestimmten Bereich des Nachwuchses, von dem man schon sagen kann, naja, die gehören weitgehend zu den unteren Abteilungen dieser Gesellschaft. Was ist denn das? Denen neben der Schule oder vor der Schule Sprachunterricht in Deutsch beizubringen. Das ist nichts anderes, als wenn die schon verpflichtet werden darauf, in der Regelschule mitzukommen, dann muss die Minimalvoraussetzung, dass sie nämlich die deutsche Sprache verstehen, die die Schulsprache ist, auch erfüllen. Nichts anderes als, wir müssen an denen die Minimalvoraussetzung für die Teilnahme an der Lernleistungskonkurrenz herstellen. Jetzt egal, wie dieser Sprachunterricht ausfällt, da weiß ich auch, dass der wieder ausfällt. Das ist aber der Gedanke und der hat nur diese Überlegung, sie fit zu machen für die Beteiligung an der Konkurrenz. Übrigens auch, in diese Abteilung gehören Gesamtschulen und gehört das, was seit einigen Jahren als Zusammenlegung von Hauptschulen und Realschulen läuft. Was als Integrationsmaßnahme gedacht wird. Diese Integrationsmaßnahme, Gesamtschule, alle sollen bis zur 10. Klasse lernen, ist auch kein anderer Gedanke als, vielleicht ist es ja so, dass wenn die länger zusammen lernen, auch diejenigen mit den schlechteren Lernvoraussetzungen dadurch quasi automatisch mehr haben. Das ist kein Gedanke, der Abschied nimmt von der Sortierung, der nimmt keinen Abschied von der chancengleichen Sortierung, was man übrigens daran sieht, dass auch in den Gesamtschulen nach Leistung differenziert wird, A-Kurse, B-Kurse, C-Kurse, mit der Tendenz von oben nach unten und so weiter. Das sind Sachen, die unter Förderung fallen. Aber streng genommen handelt es sich nicht um Fördermaßnahmen, die gezielt auf diese gesellschaftliche Schicht und Klasse zielen. Die haben immanente schulpolitische Gründe. Diejenigen, die nicht mitkommen in der Konkurrenz, die Konkurrenz für Konkurrenz unfähig erklärt werden, raus. Bei anderen die Voraussetzungen, die minimalen Voraussetzungen zur Teilnahme überhaupt erst zu schaffen und so weiter und so fort. Wer das im Einzelnen ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist nicht getragen von der Absicht, die erstmal ja der Ausgangspunkt der Kritik ist. Arbeiterkinder als Arbeiterkinder werden statistisch unterprivilegiert. All das stellt also Lernkonkurrenz nicht in Frage, sondern trägt dazu bei, dass diese Lernkonkurrenz von allen möglichst von allen, die dazu befähigt sind, auch absolviert werden kann. Wie gesagt, das Prinzip der Leistungskonkurrenz in der Schule wird nicht in Frage gestellt. Da könnte man natürlich jetzt die Frage stellen, liegt das vielleicht daran, dass dieses Prinzip der Bildungspolitik und übrigens nicht nur ihr so heilig ist, heilig in Anführungszeichen, dass sie da überhaupt keine sachfremden Zugeständnisse duldet. Sachfremde Zugeständnisse wäre also zum Beispiel eine ganze Schicht extra und zusätzlich zu behandeln, damit an ihnen Voraussetzungen für bessere Teilnahme, erfolgreichere Teilnahme in der chancengleichen Lernkonkurrenz hergestellt werden. Ist es das? Sagen Sie, da wollen wir nicht von abrücken. Konkurrenz ist uns heilig. Einerseits muss man sagen, naja, ein bisschen heilig in Anführungszeichen ist ihr dieses Prinzip, in der nicht nur in der Schule, sondern auf dem Arbeitsmarkt, im Beruf sortiert wird, nach Siegern und Verlierern, schon. In der Schule wird zum Beispiel brutal darauf geachtet, dass nicht abgeschrieben wird. Abschreiben ist Bruch dieses Konkurrenz, in der sich jeder Einzelne gegen anderen Einzelnen zu bewähren hat. Wer abschreibt, kriegt eine 6, weiß man. In der Wirtschaft, Preisabsprachen, Bruch der Konkurrenz. Kartellgesetze achten darauf, dass möglichst wenig Monopole die Konkurrenz zerstören. Wird schwer darauf geachtet. In der Politik, Wahlbetrug beim Wählen, Stimmenfälschung, wird auch geahndet. Also das ist die eine Seite. Da achtet er schon drauf, da hat er auch seine Gesetze, der hiesige Staat, dass diese Konkurrenz nach ihren eigenen sachlich korrekten Regeln, sachlich funktionalen Regeln verläuft. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass sich Staat und Bildungspolitik nicht zum Knecht dieses Prinzips machen, nachdem sie ihre gesamte Gesellschaft sortiert und strukturiert haben. Immer passiert es wieder, dass die Politik sich die Konkurrenzergebnisse und die Konkurrenzverfahren anschaut und prüft, passt mir das Ergebnis? Passt mir das Verfahren, was da angewandt ist? Und in dem einen oder anderen Fall zu dem Urteil kommen, nein, weder passt mir das Konkurrenzverfahren, noch passt mir das Konkurrenzresultat. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wenn in einem Betrieb qualifizierte Leute für einen bestimmten ausgeschriebenen Arbeitsplatz qualifizierte Leute deswegen nicht eingestellt werden, weil dem Personalchef die Hautfarbe des Bewerbers oder die Region nicht passt, dann hat er ein Kriterium angewandt, was eigentlich für diese Sorte Konkurrenz gar nicht funktional ist. Es geht darum, ob der diesen Arbeitsplatz möglichst funktional, möglichst gut ausfüllen kann. Da spielt erstmal Hautfarbe und Religion keine Rolle. Oder ein anderes Beispiel. Ein Vermieter weigert sich, Ausländern, obwohl sie eine Bescheinigung über ein regelmäßiges Einkommen vorgelegt haben, eine Wohnung zu vermieten, weil sie Ausländer sind. Ausländer kommen mir nicht in mein Grundeigentum rein. Zwei Beispiele kann man ergänzen durch andere. Wenn daraus so ein bisschen ein gesellschaftlicher Skandal wird, wenn das öffentlich wird, dann erlaubt sich die Politik hier schon Eingriffe und besteht darauf, dass im Bereich der Sortierung für Arbeitsplätze Qualifikation entscheidet und nicht Hautfarbe oder Religion und sortiert und besteht darauf, und da gibt es auch Fälle, wo tatsächlich Vermieter direkt bestraft worden sind, zwar das Recht haben, darauf zu achten, dass der Mieter regelmäßig die Miete zahlen kann, aber dass er nicht berechtigt ist, nach Herkunft oder nach Religion oder Hautfarbe Leute von diesem Markt auszuschließen. Es gibt aber auch Eingriffe in die Resultate der Konkurrenz. Auch das gibt's, wo der Staat sagt, das Resultat passt mir nicht. Beispiel, wenn sich herausstellt, aktuelles deutsches Beispiel, wenn sich herausstellt, dass innerhalb der Karriereleiter von großen Firmen das weibliche Geschlecht ein Hindernis für die Karriere ist. Also die Herren, die über die Karriere entscheiden, sich, wie heißt das, weniger über die Qualifikation der Frau, die sich da bewirbt, auf den Aufsichtsratsposten Gedanken machen, sondern sich von ihren sexistischen Einstellungen leiten lassen. Wenn so etwas passiert und zu einem öffentlichen Skandal wird, von Frauen zu einem öffentlichen Skandal gemacht wird, dann überlegt er sich schon mal, wie es im Augenblick gerade der Fall ist, ob er nicht ein Ergebnis der Konkurrenz vorschreibt und sagt, 30%, glaube ich, waren im Gespräch der Frauen, 30% der Mitglieder des Aufsichtsrats sollen Frauen sein. Was die Frauen da im Aufsichtsrat unbedingt wollen, das ist eine ganz andere Frage. Was ist da los? Warum macht er das? Der Staat beruft sich bei diesen Maßnahmen regelmäßig auf die Grundrechte im Grundgesetz. In diesem Fall Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Rasse, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt und bevorzugt werden. Das ist die Berufungsinstanz für diese Interventionen an den drei Beispielen, die ich gerade genannt habe. Aus denen kann man übrigens einen Schluss ziehen. Daraus kann man einen Schluss ziehen und der ist mir ziemlich wichtig. Die Berufung auf das Grundgesetz hier ist nämlich ziemlich geständig. Wer heutzutage hört, Politiker beziehen sich aufs Grundgesetz, der entnimmt dem, die sind in ihrer Politik sehr Werte verpflichtet, den demokratischen Werten verpflichtet. Was aber gemacht wird, dafür stehen die Beispiele, die drei Beispiele, die ich gemacht habe, ist nichts anderes, als unter Berufung auf Artikel 3 sachgerechte Konkurrenz sicherzustellen. Eine Konkurrenz sicherzustellen, die nach den Sachkriterien verläuft, die in dieser Konkurrenz angemessen sind. Qualifikation oder bei den Mietern verfügen sie über ein regelmäßiges Einkommen. Artikel 3 Grundgesetz hält auf diese Art und Weise fest, welche Kriterien zum Beispiel bei der Entscheidung über eine Arbeitsplatzvergabe nichts zu suchen haben. Ja, eben Rasse, steht immer noch drin, Sprache, Religion, Abstammung und so weiter. Das hat dabei nichts zu suchen. Das ist eine Negativausgrenzung und verweist darauf, hier haben andere Kriterien eine Rolle zu spielen. So, jetzt könnte man sagen, ja, aber warum interveniert der Staat nicht bei den Arbeiterkindern? Warum nicht da? Warum gibt er da nicht ein Resultat vor und sagt, mindestens 50% aller Abiturienten müssen aus der Arbeiterklasse kommen? Oder warum sagt er nicht, ich verteile Boni für Arbeiterkinder? Jede 5 eines Arbeiterkindes gilt ab sofort als 3. Oder ähnliches. Warum macht er das nicht? Also warum macht er nicht solche Kompensationsmaßnahmen oder gibt per Gesetz Konkurrenzresultate vor? 50% müssen Arbeiterkinder sein. Vielleicht dazu nochmal ein Blick aufs Grundgesetz. Wiederum auf den Artikel 3. Es fällt dabei eines auf. Es fällt da nämlich auf, dass in dem Artikel 3 nicht davon die Rede ist, dass eine Benachteiligung in der Konkurrenz wegen sozialer Herkunft, wegen Klassenlage, wegen Armut, wegen Geldmangel verboten sei. Weder im Grundgesetz noch in der Nachbesserung, die vor einigen Jahren passiert ist, heißt es, niemand darf wegen seiner Klassenlage bzw. Zugehörigkeit zur Unterschicht, Zugehörigkeit zu den armen Leuten benachteiligt werden. Findet sich nicht dran. Obwohl das doch ein, ich sage mal in Anführungszeichen, Diskriminierungsgrund ist, der durchgehend das gesamte gesellschaftliche Leben dieser Leute bestimmt. Das hat natürlich einen Grund, das hat seinen schlechten Grund. Denn auf die Unterschiede in Sachen ökonomischer Lage kommt es ihm ja gerade an. Die ganze Leistungskonkurrenz hat doch keinen anderen Zweck, Leistungskonkurrenz in der Schule hat doch keinen anderen Zweck, als den die nachwachsende Generation gemäß der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auf die Hierarchie der Berufe in der kapitalistischen Gesellschaft, also vom Lageristen, Müllwerker über den Kfz-Mechatroniker bis hin zum Chefarzt, Professor oder sonst was zu verteilen. Die berufliche Reproduktion der ökonomischen Klassen ist doch einer der zentralen Zwecke dieser schulischen Sortierung. Die sortiert doch gerade vor nach Elite und Masse über die Leistungsvergleiche. Wie sollte die Bildungspolitik da, die ganz generell, wie sollte die Bildungspolitik denn da auch ganz generell vor Schuleintritt durch Kompensationsmaßnahmen außer Kraft setzen, was sie doch mit der schulischen Sortierung gerade als Resultat der schulischen Sortierung haben will, wäre eine Absurdität. Wie sollte außerdem denn hier eigentlich eine Gleichberechtigung, die wirklich auf die Klassenlage eingeht, aussehen? Mal durchgespielt. Niemand darf wegen Klassenlage, wegen Armut, wegen Geldmangel benachteiligt werden. Stellt das mal vor beim Einkaufen. Tut mir leid, ich kann für den Pullover, weil ich aus der Arbeiterklasse komme, der kostet 100, ich kann allenfalls 20 zahlen. Und im Grundgesetz steht, niemand darf benachteiligt werden wegen. Also bitteschön für 20 Euro oder bei der Miete genau dasselbe. Kann man sich mal vorstellen. Absurd. Unvorstellbar. Unvorstellbar deswegen, nur auch die Masse an einkommensabhängigen Arbeitern, gerade wegen ihres geringen Einkommens in dieser Gesellschaft so nützlich sind, so funktional sind. Dieses Einkommen ist es doch, dass die Leute immer wieder ihr Leben lang bis zur Rente in diese Jobs mit minderem Einkommen treibt. Und dieses Einkommen, dieses mindere Einkommen ist es doch, dass sich auf der anderen Seite dann in den Bilanzen der Betriebe als Gewinnspanne so schön macht. Es ist doch gerade das über den Geldmangel, den sich reproduzierenden Geldmangel der Arbeiterklasse eingerichtete Erpressungsverhältnis, das das Funktionieren des Kapitalismus ausmacht. Und für Jobs mit diesen miesen Einkommensaussichten werden doch per Schule immer mehrheitlich die Schüler aussortiert, vorsortiert. Wie sollte die Politik da auf die Idee kommen, in der Konkurrenz auf den Märkten, beim Warenkauf, im Betrieb, die zentrale Differenz zwischen Elite und Masse, so wie sie sich am Einkommen abbildet, aufheben? Absurd. Deswegen ist es kein Zufall und kein Versäumnis, dass im Artikel 3 Grundgesetz ausgeschlossen ist, dass wegen Zugehörigkeit zur Klassenlage, Geldlage, niemand benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Allerdings, ich komme gleich zum Ende, gibt es und gab es immer wieder Ansätze zu derartiger Kompensation für die Angehörigen der unteren Klassen und Schichten. Kompensationsmaßnahmen durchaus eigener Art. Klar ist, dass mit diesen Kompensationsmaßnahmen nicht die Klassenlage aufgehoben werden sollte. Das wäre zu schön. Das machen die Verantwortlichen dieser Gesellschaft nun wirklich nicht. Was gemacht wird mit den Kompensationsmaßnahmen, ist, dass gearbeitet wird an den Auswirkungen der Herkunft, der Klassen- und Schichtenlage auf die chancengleiche Lernkonkurrenz in der Schule. Diese Auswirkungen, was wir vorhin hatten, in der Tat kommen sie mit anderen mit geringeren geistigen und sprachlichen Voraussetzungen im Schnitt in die Schule, was dann zum Resultat hat, jene Rücksichtslosigkeit der Chancengleichheit. Und dass sich diese daraus ergebenden Voraussetzungen negativ bemerkbar machen, das fällt den Bildungspolitikern schon auf und da ist ihnen auch schon mal was eingefallen. In den 60er und 70er Jahren in Deutschland gab es kompensatorische Erziehung. Nicht flächendeckend, sondern in einigen Bundesländern hier und da. Das war in der Tat ein Angebot an die Eltern der Arbeiterklasse, an die Eltern der unteren Schichten. Hey, für eure Kinder haben wir ein Sonderangebot. Vor der Schule oder auch zum Teil noch neben der Schule. Nehmt es wahr, dann sind die Konkurrenzvoraussetzungen eurer Kinder nicht von vornherein so abgehängt im Verhältnis zu den Akademikerkindern und so weiter. Natürlich ist es auch, ich will es nur mal betonen, damit da keine Missverständnisse auftauchen, ist das natürlich keine Maßnahme, Einkommensverhältnisse zu korrigieren. Also tatsächlich in der Klassenlage was zu tun, sondern nur die aus ihr resultierenden Wirkungen für die chancengleiche Lernkonkurrenz etwas zu kompensieren. Allerdings, in Amerika gibt es solche Sachen immer noch, dieses berühmte Head Start-Programm, will ich nicht weiter ausführen. Längere Zeit gibt es das, sehr umstritten zum Teil. In Deutschland sind diese freiwilligen Angebote zur Kompensation irgendwann eingeschlafen. Warum? Weil gerade diejenigen, für die sie gedacht waren, sie nicht wahrgenommen haben. Diejenigen, die mittlere und Oberschicht waren, die haben das Angebot begeistert aufgenommen und sind hingerannt, aber diejenigen, die eigentlich davon Gebrauch machen sollten, die haben es nicht wahrgenommen, deswegen ist es eingestellt. Doch weswegen ist sowas überhaupt eingeführt worden? Ich habe ja nur gesagt, dass es eingeführt worden. Weswegen ist hier so etwas erwogen wie Kompensation der negativen Voraussetzungen, negativen Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Lernkonkurrenz? Dazu mal zwei Zitate, bildungssoziologische Zitate. Zitat 1. Es gibt empirische Belege dafür, dass frühe kompensatorische Interventionen auch langfristig präventiv wirken können, etwa gegenüber der Entwicklung von Delinquenz. Delinquenz, Straffälligkeit. Hochinteressant. Das zweite Zitat. Frühzeitige kompensatorische Intervention kann den Einfluss schlechter Wohnbedingungen, Mangelernährung und schlechter Gesundheitsvorsorge natürlich nicht überwinden. Wer hätte das gedacht? Gute Programme können die Kinder aber auf die Schule vorbereiten und ihnen vielleicht helfen, bessere Fähigkeiten zur Anpassung und Bewältigung zu entwickeln. Die ihnen bessere, wenngleich nicht perfekte Lebensumstände gestatten. Bessere, das heißt also nicht gleich den Übergang in die Arbeitslosigkeit, in Hartz IV, sondern vielleicht dafür sorgen, dass sie irgendeinen Job kriegen, der eine Prävention gegen Delinquenz ist. Was sind das für Anliegen? Dieser Fördermaßnahmen, dieser Kompensationsmaßnahmen. Der Gedanke dabei ist, vielleicht lassen sich auf diese Art und Weise staatliche Ordnungsprobleme, die entweder eingetreten oder prognostiziert, die frühschulisch Aussortierten bereiten können, etwas eindämmen. Vielleicht lassen sich auf diese Art und Weise diejenigen, die ausgeschult worden sind und keine, wie heißt es so schön, Perspektive haben, deswegen in die sogenannte Delinquenz abrücken, also nicht das erforderliche Rechtsbewusstsein haben. Vielleicht lässt sich dagegen irgendetwas mit diesen Maßnahmen tun. Mit diesen staatlichen Maßnahmen, nach diesen Zitaten, denkt der Staat also nicht an die Probleme, die die frühzeitig Aussortierten in der Gesellschaft haben, sondern allein an die Probleme, die sich daraus für seine staatliche Ordnung, Rechtsstaatlichkeit und staatliche Moral ergeben. Ein Argument. Nicht orientiert an, das soll den Leuten was bringen, sondern das sollen negative Auswirkungen, die sich nur auf die staatliche Ordnung beziehen, versuchen einzudämmen. Es gibt ein zweites Argument. Das heißt, vorhin habe ich es in einem anderen Zusammenhang schon mal angesprochen, wenn wir nicht diese Kompensationsmaßnahmen machen, entgehen uns Begabungsreserven aus der Unterschicht. Heute wird das meistens noch ergänzt um Migranten. So wird bildungssoziologisch argumentiert. Ein ziemlich gemeines Urteil, in dem ebenfalls gar nicht die Lage der arbeitenden Menschheit das Thema ist, sondern wo sie betrachtet wird als Menschengruppe, die natürlich für die unteren Jobs der Gesellschaft von ihrer Herkunft hier als Anlage, ja sogar als Begabung definiert, prädestiniert ist. Aber vielleicht lassen sich mit einigen Anstrengungen noch aus dieser eigentlich für weiterführende Jobs gar nicht zuständigen, gar nicht prädestinierten Menschheit noch Kinder finden lassen, die dann den Kindern aus höheren Schichten, die mit den Leistungen der Kinder aus höheren Schichten mitkommen. Begabungsreserve, die Gemeinheit besteht darin, ist erstmal das Urteil, eigentlich sind sie gar nicht dafür da. Mit dem Hinweis auf Begabung unterstrichen wird, ist fast ein Sarrazin-Argument. Aber ob man nicht mit Kompensationsmaßnahmen noch welche rausfischen kann, das muss man überlegen. Weil diese Reserven sollte man sich nicht entgehen lassen. Die kann man brauchen für alle möglichen gesellschaftlichen Aufgaben, für die halt die weiterentwickelte Bildung nur einmal zuständig ist. Und es gibt einen dritten Gesichtspunkt. Einen dritten Gesichtspunkt, der tatsächlich so etwas geleistet hat, wie mehr Arbeiterkinder haben das Gymnasium erreicht, mehr Arbeiterkinder haben Abitur gemacht, mehr Arbeiterkinder haben das Studium angefangen. Ich erinnere an, vielleicht sind einige ein bisschen informiert, an das, was hierzulande einmal in den Jahren 1960 Folge Bildungskatastrophe genannt wurde. Was ist da von so berühmten Menschen wie Dahrendorf und anderen damals als die Katastrophe des deutschen Bildungswesens festgehalten worden? Als die Katastrophe des Bildungswesens wurde festgehalten worden, im Vergleich des deutschen Schulwesens mit dem amerikanischen, mit dem französischen, mit dem englischen, sogar Vergleiche mit Russland wurden angestellt, schneiden die Deutschen ganz schlecht ab. Unabhängig von der Frage der Vergleichbarkeit wurde gesagt, in Frankreich, in England und in Amerika machen 30% und mehr den Übergang zum höheren Bildungswesen, bei uns sind es nur 8%. Wenn es bei uns nur 8% sind, dann fehlt uns im Vergleich der nationalen Ökonomie, fehlt es uns da an Ressourcen, an hochqualifizierter Arbeitskraft, vor allen Dingen auch naturwissenschaftliche Arbeitskraft, die dafür sorgt, dass wir im Standortvergleich, wie es heute heißt, nicht ins Hintertreffen geraten. Das Argument der Bildungskatastrophe hieß damals, wir müssen aufpassen, wir müssen unser Bildungssystem umbauen, damit wir in der nationalen Konkurrenz nicht ins Hintertreffen geraten. Übrigens war das zugleich auch die Abteilung, wo die Amerikaner gesagt haben, wir müssen ebenfalls zulegen, weil, kennt ihr den Begriff Sputnik-Schock? Weil die Russen haben damals den ersten Satelliten in den Raum geschossen vor den Amerikanern und das war der sogenannte Sputnik-Schock. Das kann natürlich so eine Nation wie USA als Führer des Westens nicht auf sich sitzen lassen. Was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Um diese Bildungskatastrophe, die keine Bildungskatastrophe war, sondern eine Katastrophe hinsichtlich der Konkurrenz zwischen den führenden europäischen und außereuropäischen kapitalistischen Staaten war, um diese Katastrophe abzuwenden. Sie haben ganz einfach Folgendes gemacht. Wie kriegt man mehr Abiturienten hin? Wie kann man die Abiturientenquote von 8% auf 15% erhöhen? Einfach dadurch, dass man die Kriterien für den Übergang aus den Grundschulen aufs Gymnasium ändert. Dass man sagt, dann gilt halt als Übergangskriterium nicht die Note 2,1, sondern vielleicht schon der Notendurchschnitt 3,0. Ganz klar. Dann werden mehr aus den Grundschulen aufs Gymnasium transportiert und ganz klar, dann kommen auch mehr aus den unteren Klassen aufs Gymnasium. Sprunghaft war der Anstieg der Kinder aus der Arbeiterklasse von ungefähr 0,8% auf 10% der Abiturienten festgestellt worden. Allmählich wurde die Abiturientenquote auf diese Art und Weise erhöht. Das geht. So etwas geht. Das geht deswegen. Heißt, ist das noch ein wichtiger Nachtrag? Weil mit den Verfahren der schulischen Leistungskonkurrenz nicht nur festgelegt wird, dass die Leistungsstärksten die Konkurrenzsieger sind, sondern dieses Instrument ist zugleich ein Steuerungsinstrument, ein staatliches Steuerungsinstrument, mit dem beschlossen werden kann, welche Ströme des Nachwuchses sollen eigentlich wohin. Nochmal ein schönes Argument gegen die Leistungsideologie. War vorher der Durchschnitt 2,1, der erlaubte den Übergang zum Gymnasium, ist es dann eine schlechtere Leistung. Hinzu kam noch Bildungswerbung, will ich aber nicht weiter darüber reden. Schon wieder ging es gar nicht, immanent gesprochen, um so etwas wie Chancengleichheit. Schon gar nicht darum, das Bildungswesen den Maßstäben von Gerechtigkeit anzupassen. Erst recht nicht darum, sich den Unterprivilegierten in Anführungszeichen aus den unteren Klassen anzunehmen. Es ging um die Förderung der nationalen Konkurrenzfähigkeit, um die Förderung der Konkurrenzfähigkeit des nationalen Kapitals auf dem Weltmarkt gegenüber anderen Staaten. Übrigens ebenso wie dieses Sortierungsverfahren als Steuerungsinstrument Anfang der 16 Jahre so als Öffnungsinstrument eingesetzt worden war, ist es später genau umgekehrt eingesetzt worden. Irgendwann waren die Universitäten damaligen Zuschnitts in den 70er, Ende der 70er Jahre dann überlaufen, Anfang der 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch an das Stichwort akademisches Proletariat erinnert. Wir haben viel zu viele Akademiker. Die müssen ja alle Taxi fahren, die kriegen wir gar nicht unter in den Berufen, die eigentlich für Akademiker vorgesehen sind. Wir müssen zurückschrauben. Numerus Clausus war ein Mittel und stärkeres Sortierungsverfahren in den Gymnasien war ein anderes Mittel. Natürlich ist dieser Hinweis, wir haben jetzt viel zu viel. Gerade auch viel zu viel aus den unteren Klassen aufs Gymnasium und damit zum Studium und damit zugelassen und ihnen damit die Eintrittsvoraussetzung für die Elite zugesprochen. So etwas lebt auch heute noch von einem Verdacht, den man eigentlich quasi feudalen Verhältnissen zugeschrieben hat. Ein führender Bildungspolitiker damals hat gesagt, Wir können es nicht zulassen, dass Leute mit dieser, ich habe das Zitat nicht genau im Kopf, dieser falschen Klassenherkunft in die Elite einziehen, die dort doch gar nichts zu suchen haben. Das ist ein Illoyalitätsverdacht auf modern gestrickt. Es zeugt von dem im Kapitalismus immer noch bleibenden, auch unter demokratischen Verhältnissen bleibenden Verdacht von Regierenden, dass sich Unzufriedenheit bei den sogenannten einfachen Leuten tatsächlich bis zur Illoyalität entwickeln könnte. Ein Verdacht, ich will nicht über seine Begründetheit nachdenken, sondern einfach nur sagen, das ist ein Argument bei denen, das bis zur Illoyalität entwickeln könnte. Und es darf nicht verwundern, dass die Vorzeigepolitiker aus der Arbeiterklasse, Schröder, Blüm, Nahles und andere, überhaupt nur deswegen als Vorzeigepolitiker, die den Weg aus der Arbeiterklasse geschafft haben, hochgehalten werden, weil die es geschafft haben, alle Herkunftsmerkmale, alle Herkunftsinteressen gründlich abzustreifen. Schröder, Blüm, Nahles sind zugleich Leuchttürme in der nationalen Volksverarmung der letzten Jahrzehnte. Das ist die Tour, wie man sich den Aufstieg, die Karriere aus der Arbeiterklasse wünscht. Übrigens hat Marx zu diesem Sachverhalt auch schon mal was gesagt. Er hat nämlich gesagt, je mehr eine herrschende Klasse fähig ist, die bedeutendsten Männer der beherrschten Klasse in sich aufzunehmen, desto solider und gefährlicher ist ihre Herrschaft. Je mehr eine herrschende Klasse fähig ist, die bedeutendsten Männer der beherrschten Klassen in sich aufzunehmen, desto solider und gefährlicher ist ihre Herrschaft. Ein Gedanke, der heutzutage den Angehörigen der unteren Klassen sowas von fern liegt. Na gut, das war's.